Servus, grüßt euch heute zur vierten Folge des Frei Raus Podcast. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, habt euch unseren Waffentraum Podcast angehört und euch auch eine Meinung dazu gebildet. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Sag mal, ist dir nicht aufgefallen, dass wir auf der einen Seite Polemik immer so ein bisschen verdammen, aber mit unserem Titel der Podcast-Folge selber die letzte Polemik betreiben? Ja, ist ja auch wichtig. Also du bist ja auch derjenige, der immer gegen den Populismus hatet. Ich finde das klasse, Sachen runterzubrechen auf witzige, aussagekräftige Wörter. Und ich denke, das ist immer ja ganz gut, dass die Leute zumindest mal gereizt werden, überhaupt einzuschalten. Das heißt, vielleicht machen wir mal eine ganze Folge darüber. Einfach so die witzigsten populistischen Sachen, wo wir irgendwie, keine Ahnung, Tierschutz, so, lasst Heinz nicht sterben oder so. Aber wo hast du das denn gelesen, ja? Gar nicht, aber man könnte, das ist Polemik, man liest es nicht, aber man weiß Sachen. Muss man wissen, ja. Muss man wissen. Dr. Axel Stoll. Gut. Zu dem wir uns an anderer Stelle bestimmt nochmal ausführlich. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, kann man mit Sicherheit mehrere hundert Episoden füllen. Richtig. Ja, muss man wissen. Aber so ein bisschen kommen wir heute auch da drauf, ne? Also so Verschwörungstheorie, könnte man den Dr. Axel Stoll auch einordnen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, heute geht's bei uns um Verschwörungstheorien. Wir sind selber sehr große Verschwörungstheoretiker. Also, definitiv. Hinter allem steckt unserer Meinung nach was Böses. Wir haben uns überlegt, dass wir jeder mal, sage ich mal, seine Lieblingsverschwörungstheorie vorstellt. Vielleicht kurz erläutert, weil die vielleicht gar nicht mal so mega bekannt sind, wie jetzt die berühmten Chemtrails oder Konsorten. Ja, Benni, willst du vielleicht direkt anfangen, mal was dazu zu sagen? Nein, ich möchte noch kurz ein paar Worte dazu verlieren. Im Zuge von den Recherchen der letzten Woche haben wir uns sehr viele witzige Seiten angeguckt. Wir sind entsprechend gut gelaunt und entsprechend wird das Ganze nicht so ganz seriös, wie wir das eigentlich durchweg immer wollen, dass wir nur seriös quasi Nachrichten machen. Ja, sorry, aber beim Thema Verschwörungstheorien wird es auch ziemlich schwierig, seriös zu bleiben. Aber wir haben gerade eben schon, bevor wir auf den Record-Knopf gedrückt haben, bemerkt, dass das heute eine ganz schön witzige Folge werden könnte. Also wir sind beide gut drauf, ja. Das Thema macht uns wirklich viel Spaß, hat Spaß gemacht. Sonne scheint. Was hat denn jetzt die Sonne mit den Chemtrails? Haben wir es schon wieder? Nein, ich meine, das wirkt ein bisschen gut drauf. Ja, meine ich ja. Die Chemtrails wirken bei dir. Heute bei Sonne, manche Regierung versprühen wir mal. Echt? Naja, lassen wir das. Ist das da mit dem Begriff mit den Chemtrails? Ja, Stimmungsmacher, natürlich. Also bei besserem Wetter fliegen schönere Chemtrails rum. Du lachst, weil quasi die Regierung beeinflusst dadurch unsere Stimmung und regt uns dadurch zum Konsum an. Okay, ja, logisch. Also damit sind wir ja schon quasi mitten beim Thema Verschwörungstheorien. Möchtest du vielleicht deine geliebte Verschwörungstheorie mal anpreisen? Okay, also ich habe mir immer so eine Liste durchgelesen von verschiedensten Verschwörungstheorien, die es auf dem Verschwörungstheorie-Markt so gibt. Und ganz besonders hervorgestochen ist da die Chronovisor. Verschwörungstheorie. Also ich weiß nicht, ob das schon mal jemand, jetzt der Titel einem schon was sagt. Und zwar die Chronovisor-Verschwörungstheorie geht auf François Brunet zurück. Das ist ein Priester, römisch-katholischer Priester. Und die Theorie besagt im Kern einfach nur, dass der Vatikan eine Zeitmaschine besitzt. Also der Vatikan hat einen Privatbesitz, in dem eine Zeitmaschine existiert. Und Brunet beruft sich als Quelle. Junge. Jetzt lass doch wenigstens. Lass es dir doch mal auf der Zunge zergehen. Der Vatikan besitzt eine Zeitmaschine. Wir können doch gleich lachen und die auseinander. Ich würde die gerne nur mal kurz in ihren Bestandteilen. Also toll, wenn du mal kurz deinen Mund halten kannst. Also Brunet, der diese Chronovisor-Theorie verbreitet hat, beruft sich auf einen anderen Priester. Und zwar auf Pater Pellegrino Maria Ernetti. Und darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Warum heißt der andere Priester wie das Mineralwasser, das man kaufen kann? Das ist eine gute Frage, das müsste man vielleicht im Anschluss nochmal erörtern. Vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen, aber erklären wir das. Auf jeden Fall geht es im Wesentlichen darum, dass Brunet sagt, dass Ernetti ihm persönlich erzählt hätte, dass er an der Entwicklung dieses Chronovisors, dieser vatikanischen Zeitmaschine, mitgewirkt hat. Und die ist, wie gesagt, im Privatbesitz des Vatikan. Und also die Zeitmaschine, das muss jetzt mal klar gesagt werden, kann keine Menschen in Zeit und Raum bewegen. Ja? Ach so. Nein, sondern diese Maschine kann nur jeglichen historischen Moment wieder dir auf einem Bildschirm wiedergeben. Und Ernetti sagt zum Beispiel, er hatte erfolgreich es geschafft, die Kreuzigung Jesu Christi live im Fernsehen zu sehen. Quasi, also das Original-Event und hat davon angeblich auch ein Foto gemacht, was als Beweis dienen sollte. Des Weiteren hat er zum Beispiel auch eine Theateraufführung im Jahre 169 vor Christus im alten Rom gesehen. Das ist die Aufführung der verlorenen Tragödie Thyestes. Und hat dann eine Abhandlung darüber geschrieben, wie dieses Stück abläuft. Mhm. Also es gibt das Stück wohl auch in der Historie, also wirklich. Aber es ist nicht bekannt, wie es aufgebaut war, inhaltlich, dramaturgisch. Und er hat quasi gesagt, nee, ich kann euch sagen, wie das war, weil ich habe es ja in dieser Maschine gesehen. Vielleicht kurz noch dazu. Die Maschine, also wie die aussieht, wird auch beschrieben. Lies mal kurz vor, einfach. Der Chronovisor wurde als lange Vitrine mit einem üblichen CRT-Bildschirm beschrieben, auf welchem vergangene Ereignisse betrachtet werden konnten. Mit einer Reihe von Knöpfen, Schaltern und anderen Steuerungseinheiten konnten angeblich die Zeit und der Ort gewählt werden, die betrachtet werden sollten. Also man hat da quasi, ich sag mal, also ich stelle mir da so eine Art großen Server vor oder ein großes Computerapparatur, in der man halt eben einfach jeglichen historischen Ereignisse sich nochmal anschauen kann. Ich finde die Idee recht witzig. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass man das leider nicht beweisen kann und auch der Herr Brunet konnte es bis dahin nicht beweisen. Die Beweise dieser Kreuzigung Jesu Christi ist allerdings, wurde ja mit einem Foto bewiesen von Ernetti. Allerdings hat sich herausgestellt, dass das eine Fälschung war. Und auch auf dem Sterbebett hat er zugegeben, dass auch die dramaturgische Abhandlung dieses römischen Theaterstücks auch von ihm gefälscht wurde. Also er hat sich einfach was ausgedacht. Also leider konnte diese Verschwörungstheorie nie belegt werden. Ja. Kennst du diesen Moment, wenn man einfach sprachlos ist und nicht mehr weiß, was man sagen soll, weil es einfach zu viel Müll war? Weil man einfach da so sagt, ja, okay. Ja, aber fändest du den Gedanken nicht irgendwie interessant, wenn der Vatikan eine Zeitmaschine hätte? Ich hätte mit der Zeitmaschine mehr Spaß. Also du meinst, du hättest jetzt mehr Spaß mit einer Zeitmaschine als der Vatikan? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Papst zu Woodstock gehen würde. Ja, das stimmt allerdings. Aber nein, du kannst es ja nur angucken mit dem Chronovisor. Du kannst ich glaube nicht, dass sich der Papst... ich würde sie weiterentwickeln. Ja, das stimmt. Man muss da auf jeden Fall ja auch hin. Also ich meine, man kann ja nicht nur angucken, da kann man sich auch gleich YouTube-Videos angucken. Was bringt mir das, wenn ich die Kreuzung von Jesus Christus mir angucken kann? Kann ich auch die Passionsspiele in Bayreuth angucken werden. Ja, oder es wird gern selber so einen Nagel in seine Hand schreiben. Also, okay. Ziel für heute, kreuzigen wir. Nee, also die fand ich, also es geht wie gesagt darum, Chemtrails sind ja auch witzig und so, aber wir haben halt uns mal so zum Ziel gesetzt, vielleicht so Verschwörungstheorien, die man vielleicht noch nicht unbedingt kennt, heute mal vorzustellen. Und die fand ich besonders ansprechend. Also doch, die hat mir sehr gut gefallen. Ich finde vor allem Wahrheitsgehalt von deinem. Deine ist ja wirklich quasi wissenschaftlich belegt. Ja, die wurde wissenschaftlich belegt, bis die... Bis dann eben halt rauskam, dass die Belege gefälscht sind von den zwei Leuten, die die These überhaupt in den Raum geworfen haben. Aber bis dahin wurde versucht, die zu belegen. Ja. Also ich meine, vielleicht gibt es den auch. Also, ja, aber ich muss sagen, du hast da schon so eine richtige Amateur-Verschwörungstheorie rausgesucht. Ja, ich meine, gefälschte Beweise, das kann ja jeder Prolet machen. Ja, meine stimmt. Verschwörungstheorie Achtung. Ist bahnbrechend und vor allem, sie ist wahr. Okay. Und zwar sagt dir der Begriff der New World Order etwas. Nee, ich müsste jetzt lügen. Komm, hau raus. Okay, also das war, im Grundgedanke ist es, nach dem Ersten Weltkrieg hat Woodrow Wilson gesagt, nach dem Zusammenbruch von mehreren Staaten, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen eine New World Order. Und daraufhin, du weißt es, die erste supranationale Institution, wo die USA selber leider nicht beigetreten sind, weil sie nicht durch den Kongress kriegen. Auf jeden Fall. Völkerbund. Im Völkerbund. Auf jeden Fall kam da zum ersten Mal dieser Begriff New World Order auf. In der Verschwörungstheorie wird das seit den 1990er Jahren allerdings als Bund von Eliten bezeichnet, sage ich mal, die im Hintergrund von Staaten stehen, im Hintergrund von Konzernen und die sich alle kennen und die Geschicke der Welt lenken. Ja? Du bist jetzt schon in der Verschwörungstheorie. Das ist jetzt die Verschwörungstheorie. Ah, okay. Das andere war der historische Grundriss, wieso. Wie das entstanden ist. Also darauf berufen sich die Verschwörungstheoretiker. Okay. Jetzt sagt dieser Begriff der New World Order, dass alle Politiker untereinander und miteinander verbunden sind. Und auch Obama ist ein Mitglied dieser New World Order und er führt einen Kreuzzug, nämlich gegen die weiße Rasse. Okay, also es ist eine Entschuldigung. Eine rechte Theorie natürlich. Natürlich, klar. Okay. Wird vor allem von, wie heißen die lustigen Männchen mit weißen Kapuzen in den USA? Mit ja, KKK. Klar. Klar, eine KKK, Triple K. auf jeden Fall, diese Verschwörungstheorie besagt, dass Obama jetzt gerade... Reißt sich mal zusammen. Nein, ja. Es geht hier um seriöse wissenschaftliche Themen. Ja, dass Obama zusammen mit dieser New World Order die Migrationskrise, die wir momentan erleben, bewusst ausgelöst haben. Das heißt, der Einmarsch im Irak war der erste Baustein von W. Bush, war der erste Baustein einer globalen Kette, die heute zur Migration geführt hat, dass momentan weltweit über 50 Millionen Menschen auf der Flucht sind, die UN-Flüchtlingswerke überfordert sind, europäische Flüchtlingskrise, man kennt das, die ganzen Schlagwörter. Und das hat jetzt Obama geplant als... Nicht Obama, sondern die New World Order. Ach so. Um die weiße Rasse auszulöschen. Es geht darum, dass die ganzen Migranten jetzt nach Europa, nach Amerika kommen und da die Kultur übernehmen. Und dadurch stirbt die weiße Rasse aus. Da sind wir doch schon wieder bei der Folge 2, Deutschland hat Angst, die wir rausgelaufen haben. Und auch zu Recht. Unsere Kultur wird wirklich richtig. Uns geraubt. Und auch Angela Merkel ist natürlich Teil dieser Verschwörung, weil wir schaffen das. Die ist ja klar, wir schaffen allem es, schuld. Wir schaffen es, die weiße Rasse zu zerstören. Ja. Und inzwischen, also diese New World Order hat ganze Netzwerke voll. Ich bin in meinen Recherchen mal drauf gestoßen. Torben meinte, ich solle das doch mal bitte lassen. Das würde vielleicht das Bundeskriminalamt vor unsere Tür führen. Das kann durchaus passieren. Man kommt da einfach irgendwann auf Seiten. Also das ist nicht okay, dass es sowas überhaupt im Internet gibt. Ja, aber ja, man muss sich halt mal, ich als aufgeklärter Bürger, muss mich richtig, da mal informieren. Auf jeden Fall halten wir fest, die Gesellschaftstheorie der New World Order sagt, dass die Migration bewusst gesteuert wird. Das heißt, dass sowohl zum Beispiel auch Assad bewusst sein eigenes Volk bombardiert, mit der Absicht, sie zur Flucht zu zwingen nach Europa. Aber also ich frage mich jetzt wieder, also du hast ja gesagt, gut, der Grund ist, dass die weiße Rasse ausgelöscht werden soll und deren westliche Kultur, die ja natürlich auch so erhaben ist und ne, ganz toll und die muss ja beschützt werden, haben wir ja geklärt, dass das sowieso was ganz Feines ist, Haxe zu essen. Und das, aber was ist denn der Sinn davon? Also ich verstehe noch nicht ganz, warum die weiße Rasse, also was für ein Interesse hat Obama daran, dass es die weiße Rasse nicht mehr gibt dann quasi so. Okay. Also, weißt du, hast du da auch was zugefunden? Natürlich, das ist ja, also die Theorie stammt von Rechtsextremen. Okay. Und Obama ist, er ist ein Neger. Ja, ist ein Neger. So. Okay. Und der Neger nimmt jetzt Rache für die Jahrhunderte der Sklaverei, die, ne, der weiße Mann, dem Schwarzen. Also ist es ein Rachefeldzug. Kreuzzug. Ja, das würde ja Sinn ergeben. Das würde ja Sinn ergeben. Also, das kaufe ich. Gell? Gibt da ganze Bücher bestimmt zu. Es gibt wirklich Bücher dazu. Das ist das Traurige. Das sind wirklich Menschen, die versuchen, damit Geld zu verdienen, die wissenschaftliche Aufsätze veröffentlichen. Essays quasi. Also es ist hier wirklich wissenschaftlich. Ja. Top fundiert. Es ist wirklich unangreifbar. Naja, du weißt ja aber immer, eine These muss ja eigentlich nicht negierbar sein, dass sie wissenschaftlich ist. Ne? Aber jetzt ergibt ja auch alles einen Sinn. Ich meine, mit diesem Erklärungsmuster, du kannst alles erklären. Ja, selbstverständlich. Also selbst der Zweite Weltkrieg kann man bestimmt irgendwie damit erklären, keine Ahnung. Ja, wenn du irgendwelche grauen Eminenzen im Hintergrund hast, die Fäden ziehen, egal was auf der Welt passiert, dann hast du natürlich Legitimation für alles. Wenn Hitler Mitglied der New World Order war, dann hat er versucht, Menschen umzubringen, warum bringt man Menschen um? Ich hab auch eine gelesen, ist ja jetzt auch... Entschuldigung. Ja. Natürlich. Führ fort deinen genialen Gedanken. Pass auf, die internationale Hochfinanz der Juden, vor allem die Rothschilds, waren ja verantwortlich an der Wirtschaftskrise 1929, die ganze amerikanische Arbeiterklasse in den Abgrund gestürzt haben. Dagegen wollte Hitler vorgehen. Also ist es eigentlich Gesellschaftskrise. Ja, der wollte ja auch, dass jeder wieder Arbeit hat. Und Autobahn hat er auch bauen lassen, das darfst du nicht vergessen. Ja. Lassen wir vielleicht solche Versuche, den Holocaust relativieren, das möchte niemand. Aber ihr seht, ihr hört genauer gesagt. Stand übrigens auch in der Liste von Verschwörungstheorien, Holocaust leugnen. Ja, ja. Ist es schon eine Verschwörungstheorie? Also, das ist einfach eine Straftat. Aber Das ja sowieso, aber ich meine, also das ist ja keine Theorie, wenn ich einfach nur sage, ein historischer Fakt, ne, den gibt's halt nicht. Es gab in der Tat gab's einen südamerikanischen Physiker, der wissenschaftlich bewiesen hat, dass die Gaskammern der Konzentration, also der Vernichtungslager, nicht für die Verbrennung von Menschen angefertigt waren. Also die konnten das von der Kapazität her gar nicht leisten. Also waren es doch Duschen. Sorry, das war weg. Also nee, man sollte darüber, es gibt Grenzen von Humor. Wir persönlich stehen da drüber und sagen, man darf über alles lachen eigentlich. Vor allem über sich selbst. Alles in allem muss ich sagen, also egal ob das jetzt der Chronovisor oder jetzt deine New World Order ist, diese Verschwörungstheorien machen es einem auch schon irgendwie ein bisschen einfach, oder? Also man kann quasi ja 1-2 Fakten, die es auf der Welt gibt, wie du sagst jetzt zum Beispiel Holocaust oder Zweiter Weltkrieg oder Flüchtlingskrise, also man nimmt irgendein reales Ereignis und spinnt also ein faktisch belegbares Ereignis und spinnt irgendwelche erfundenen Theorien, Argumente da zusammen und sagt dann, so muss es gewesen sein und man kann sich damit ein super Weltbild aufbauen, oder? Richtig, es greift dann alles schön ineinander. Ich kann jetzt mit einer Verschwörungstheorie wunderbar argumentieren, dass der 9-11 als erster Baustein der New World Order quasi der Ausgangspunkt der Auslöschung der weißen Rasse war. Ja, selbstverständlich kannst du das argumentieren, weil also es gibt ja diese 11. September Verschwörungstheoretiker, die sagen, den gab's gar nicht so. Richtig. Und bla bla bla und so weiter. Und das kannst du natürlich immer größer spinnen, eben diese Einzelfall-Verschwörungstheorien bis hin zu deinem New World Order, was ja eine komplette Weltanschauung eigentlich ist, eine politische, gesellschaftliche, wie auch immer. Ich kann das zum Beispiel auch so sehen, ich kann sagen, diese Reichsbürger-Theorie, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, habe ich auch gelesen. Die sagt, dass das Deutsche Kaiserreich wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nie aufgelöst, Preußen gibt es noch und es gibt heute eine Jurisdiktion in den Grenzen von 1937. Okay, also das heißt, im Prinzip führen wir eigentlich noch das Deutsche Reich fort. Und genau. Es gibt gar keine Bundesrepublik, sondern die ist nur eine Farce quasi. Ganz genau. Und ich frage mich gerade, wieso du keinen Wehrsport betreibst und nicht beiden. Ja, wo ist eigentlich dein Pickelhelm? Wenn du den verlegst, ich glaube, das gibt ordentlich Ärger. Das dürfen wir nicht sagen, sonst werden wir noch abgeholt. Ja, von der preußischen Polizei oder was? Kommen die noch auf Pferden, oder? Ist ja auch egal, ob die auf Pferden kommen oder nicht. Aber ja, alles in allem finde ich es immer sehr interessant, wie man auf die Idee kommt, überhaupt eine Verschwörungstheorie sich zu spinnen. Ich meine, im Endeffekt basiert es immer darauf, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt. Einmal die Leute, die eben diese Verschwörungstheorie aufstellen und eben die Leute, gegen die sich die Verschwörungstheorie richtet. Und die Menschen, die aufstellen, haben ja anscheinend ein ganz einfaches Weltbild von Gut und Böse, oder? Weil im Endeffekt geht man immer davon aus, es gibt unsere Gruppe und es gibt die Gruppe, die was gegen eine andere Gruppe im Schilde führt. Die Leute, die Verschwörung im Schilde führen. Und die haben irgendeine Macht oder irgendeine Stellung, mit der ihnen ermöglicht wird, eben Sachen auf der Welt geschehen zu lassen, wie eben den Zweiten Weltkrieg oder den 11. September, die dann die komplette Weltordnung umschmeißen. Es werden einfach nachträglich Argumentationsketten in den falschen Zusammenhang gesetzt. Und wie du zu Recht gesagt hast, es führt natürlich zu einem einfachen Weltbild. Du vereinfachst komplexe Vorgänge auf eine einfache Linie. Schwarz-Weiß einfach. Genau, also, schwarz-weiß. Freund-Feind-Theorie. Genau, ja. Naja, richtig. Also du hast halt die Leute, die an der Verschwörung mitwirken und die davon betroffen sind. So genau, nach dem Motto. Punkt. Aber irgendwie, es mag ja von mir aus zum Beispiel sein, jüngstes Ereignis, wo ich mir persönlich natürlich auch Gedanken gemacht habe, wie es aussieht, der Putsch in der Türkei mag jetzt so geschehen sein, mag von Erdogan bereits im Vorfeld, ja, also er mag gewusst haben, dass da was kommt, mag es trotzdem passieren lassen haben, um das für sich zu nutzen, mag nichts davon gewusst haben, es aber erfolgreich abgewehrt haben, was auch immer die Theorien sind, man kann darüber seine eigene Meinung bilden, jeder bildet sich da bestimmt auch in einem gewissen Maße seine Meinung drüber, aber wo persönlich würdest du jetzt sagen, siehst du den Nutzen, wenn du jetzt so eine Theorie für dich entwickelst? Weil, also du steigerst dich ja in ein Thema rein, die Leute müssen ja mit Sicherheit sich auch viel darüber informieren, um dann eben diese Theorie zu haben, um welche Befriedigung zu finden darin? Naja, um Konsequenzen für dein eigenes Handeln zu ziehen. Nehmen wir an, ich glaube an die Verschwörungstheorie, dass Erdogan den Putsch selbst herbeigeführt hat, um endlich seine Autokratie in der Türkei aufzubauen, ja? Wenn ich das dann so argumentiere, dann kann ich sagen, es ist ja klar, deswegen müssten wir den Flüchtlingsdeal mit der Türkei platzen lassen, müssen die am besten isolieren, müssen am besten Wirtschaftssanktionen, müssen am besten einmarschieren. Ist doch klar, der blöde Türke, ja, da unten in meinem Laden, verlangt er für die Mezzomix 1,50 Euro, obwohl sie beim Aldi 39 Cent kostet, ja, und dann ist auch noch der türkische Staatspräsident und also putscht gegen sein eigenes Volk. Das ist Rassismus. Du meinst halt, dass die Verschwörungstheorie eigentlich wieder anderen Argumenten dient oder anderen Weltanschauungsproblemen. Also man beantwortet eigentlich genau. Für sich selbst wieder irgendwie Sinnfragen, Erklärungsfragen. Man versucht ja gewisse Verhältnisse oder Geschehnisse in der Welt zu erklären und weil man es halt manchmal einfach nicht kann. Genau. Also, weil das ist ja auch oft so, dass zum Beispiel die Geheimdienste sind ja sehr anfällige Grundlage für solche Verschwörungstheorien, weil eben der normale Bürger, die Gesellschaft eben nicht weiß, was diese Geheimdienste eigentlich machen. Die sind das Untransparenteste, genau, was man in der politischen Welt hat. Und dann denkt man sich halt eben aus, was die so alles treiben da in ihren Kammern. Und dann kann man sich's wieder selbst erklären, weil man es anders nicht hinbekommt. Das muss man genau. Sich was überlegen. Oder auch zum Beispiel nimmt diese Survival-Verschwörung, quasi, dass es irgendwann zu Bürgerkriegen in der westlichen Welt kommt, die Gesellschaft zerfällt, jeder ist sich selbst der Nächste, ähnlich wie bei einer Zombie-Apokalypse oder gerade die Zombie-Apokalypse, dass irgendwelche biochemischen Kampfstoffe entwickelt werden. Das ist dann meine Legitimation dazu, dass ich Waffen kaufe, mir einen Bunker in den Garten stellen lasse, Nahrungsmittelkonserven anschaffe, weil ich sage, boah, das kann ja passieren, deswegen. Oder halt eben einfach, wie du gerade schon gesagt hast, um auch wieder Feindbilder vielleicht zu rechtfertigen. Also man kann eben dann eben sagen, ja, der böse Türke, deshalb, wir machen mit der Türkei gar keinen außenpolitischen Deal mehr, wir distanzieren uns von denen, weil der Erdogan ja und so, und dann kann ich auch im eigenen Land wieder gegen Türken hetzen und so weiter und so fort. Genau. Oder zum Beispiel, der KGB hat im Kalten Krieg ja behauptet, dass der Ausbruch des HIV-Viruses, also AIDS, ein fehlgeschlagener Biowaffenversuch der USA war, kann ich auch wieder dann in der Sowjetunion verbreiten, ey, die bösen Amerikaner, die haben jetzt hier eine tödliche Krankheit auf die Welt gesetzt und schon hast du vielleicht nicht nur in deinem eigenen Land, sondern genau. Auch in anderen Nationen Sympathisanten mit deiner Propaganda und schon sind die Amis die Bösen, die AIDS auf die Welt gebracht haben. Du musst dafür gar nicht mal so weit weggehen. In den 80er Jahren gab es in der DDR ja diese Kartoffelkäferplage, die auch dem Westen untergeschoben wurde. Ja, man muss halt immer irgendwie erklären, irgendeiner muss ja immer schuld sein. Genau. Danke, Merkel. Genau, danke, Merkel. Ja. Danke, Merkel, dass es jetzt gerade dunkel wird. Ich finde das ist nicht okay. Lügen, Merkel. Wir haben jetzt hier kurz vor 9 bei uns und die Sonne geht unter. Das darf nicht sein. Ja, genau, es darf einfach nicht sein. Eigentlich geht die Sonne gar nicht unter. Aber die New World Order hat einfach eine künstliche Sonne erschaffen. Eigentlich, die Erde ist ja flach, ne? Und deswegen geht die Sonne eigentlich gar nicht unter. Aber um unseren Tag-Nacht-Rhythmus zu kontrollieren, hat die New World das einfach so. Hast du das auch gelesen oder spinnst du das gerade? Das spinne ich gerade so zusammen. Ja. Nett. Gefällt aber, mir, doch. Gell? Das ist wirklich einfach, damit zu argumentieren. Ja, das ist, vielleicht kommt irgendwann in ein paar Wochen mal eine Folge, wo wir irgendwie unsere eigene Verschwörungstheorie vorstellen oder unsere eigene Weltanschauung, so was wir so glauben, wer was gebastelt hat. Ja, also ich denke, das sind sicherlich witzige Ideen. Also ich sehe da eine ganz große Gefahr von der Unterhosenherstellung. Ja, wir haben jetzt schon, weißt du, das ist die vierte Folge und ich glaube, zum zweiten Mal kommt die Unterwäsche hier zur Sprache irgendwie. Das ist definitiv Beeinflussung. Ne? Kauft Unterwäsche. Wir bringen übrigens die nächste Woche eine Unterwäschenmarke. Ich will nicht wissen, was du für Unterwäsche designen würdest. Also ich kenne dich jetzt schon ein bisschen, ich will dir einiges unterstellen mittlerweile, aber ich glaube, du bist nicht der geborene Modedesigner, vor allem nicht für intime Bekleidung. Naja, das ist Jesus bei Benny. Ich sag mal so, es muss nicht schön sein, wenn es trotzdem gut verkauft wird. Zum Eier einpacken langt. Schreibt uns doch bitte per Mail, falls ihr von uns wollt, dass wir selber uns eine Verschwörungstheorie ausdenken, ich glaube. Also ich dachte jetzt Unterwäsche-Design und machen wir so ein Merchandising. So frei raus Unterwäsche, also, das passt geil. Frei raus Unterwäsche, das hört doch gut. Und wie stellst du dir das vor? Da, wo dein Gemächt ist, ist kein Stoff und das hängt frei raus? Oder? Also, siehst du, erste Ideen, Anregungen gerne per Mail, um diese Idee weiterzuführen. Vielleicht ist auch der ein oder andere Designer unter euch. Jobs sind jetzt ab jetzt zu vergeben. Machen wir ein Startup draus, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ich wollte schon immer Unterwäsche designen. Ja, wir hoffen, ihr hattet mit dieser Folge unheimlich viel Spaß. Wenigstens halb so viel Spaß wie wir bei der Aufzeichnung. Ja, also ich fand's witzig. Ich glaube, wir könnten auch noch ein bisschen weiter quatschen, aber vielleicht wird's für euch dann auch irgendwann langweilig, sich über den Chronovisor zu unterhalten. Wenn ihr Bock habt, googelt einfach mal eigene Verschwörungstheorien. Da gibt es einschlägige Seiten, wo man sich witzige Stunden verschaffen kann. Ja. Ich möchte nochmal zum Abschluss eine Frage stellen. Wie dumm sind denn die Leute, dass sie, also wie kann man denn so ein Hirngespinst kommen? Naja, also die Frage ist, also ich muss sagen, ich habe beim Chronovisor jetzt nicht rausgefunden, wie viele Leute das geglaubt haben. Also es wurde sich vor allem darauf berufen, also der eine muss es geglaubt haben, der andere hat es erzählt, so ungefähr war. Aber auf jeden Fall. Ich erzähle dir auch viel, du glaubst mir auch viel. Du erzählst viel, wenn der Tag lang ist. Das wird dann keine Verschwörungstheorie. Nicht immer, nee. Aber gut, lassen wir das erstmal so stehen. Wir bringen unsere eigene auf den Markt, wir bringen Unterwäsche auf den Markt und ihr habt unsere zwei Lieblingsverschwörungstheorien, der New World Order und des Chronovisors gehört. Ihr findet uns immer noch auf Twitter @frei_raus. Gut, hast du es gelernt seit letzter Woche. Ja, mittlerweile klappt es. Ich stand vorm Spiegel und hab das geübt. Und unsere E-Mail-Adresse ist auch noch die gleiche. freiraus@gmail.com. Wunderbar. Schöner hätte ich es kaum sagen können. Ja, ich verabschiede mich an der Stelle und wünsche euch eine schöne Woche und bis nächste Woche Freitag. Haut rein. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.